Musik ist bestimmt für jedes Deutsche Ohr. Da ihr es hört und euch endlich weggekommen, versucht es nur und regt euch jetzt empor. Stay.